Deutschlandfunk. Das Feature. War ich in Lomonosow, ein Hafen da beim Peterhof, Zarenpalast. Da kam ein Mann zu mir an Bord, der sah ziemlich verwegen aus und hat mir ein kleines Heftchen gegeben, das sieht uralt aus, offenbar noch ein Original aus der Zeit, mit den Originalplänen von diesem ganzen Fort. Insel da. Und da hat er mir gesagt, fahr da mal hin, da guck dir das mal an. Die waren damals auf keiner einzigen Landkarte verzeichnet. Todleben. Eine russische Insel, die es nicht gibt. Feature von Paula Schneider. Petersburg leben, da haben sie weiß Gott angeschönte Ort oder sowas. Also St. Petersburg. Friedrich Dahlhaus ist Leiter des Goethe-Instituts. Vom Büro aus, fast auf Möwenhöhe, kann er Dächer und die berühmten Stadtkanäle zählen. Ja, das ist auch das beste Büro, was ich hier hatte. Also wir sind hier in der Moika. Moika, Gribojedowa, Fontanka. Also wenn Sie jetzt rausgehen und würden sich dann mehr nach Osten orientieren, kommen sie Richtung Nevsky in das 18. Jahrhundert, also der Klassiker. Hohe, schmale Stiegenhäuser, um die Kanäle steinerne Eleganz. Der Nevsky-Prospekt ist nicht weit, mit Fassadenstuck und fernen Kuppeln. Nur die Neva kann man nicht sehen von hier aus. Nicht ihr helles Ufer an der Admiralität, nicht ihre breite Öffnung hin zur Ostseebucht. Ist dann teilweise noch so, da fängt es an. Mit den Schornsteinen da ganz hinten ist noch ein Wärmekraftwerk, also wo Sie so ein bisschen was sehen, auch Industriearchitektur. Und erst recht nicht sieht man die steinerne Inselkette draußen vor der Stadt. Aber ich glaube für die meisten Russen, nur die meisten Petersburger, sagen wir es so, die werden da irgendwann mal gewesen sein und das ist es dann auch. Das ist sicherlich kein Ort, wo man dauernd hinfährt, um da irgendwie historische Tiefenbohrungen zu betreiben. Welcher Zahl, da waren ja so viele, die meisten waren ja schon ermordet. Und dann, wenn einer gerade ermordet war, kam schon der Nächste. Zar Peter I. wollte ein Bollwerk gegen die gefährlichen Schweden, wollte verhindern, dass die Region, das alte Ingermannland am äußersten Ende der Ostsee, wieder an Schweden fällt. Und dann hat dieser Zar eine Kette von Inseln gebaut. Da waren gar keine Inseln, es gab nur eine einzige Insel, Kotlin. Auf dieser Insel Kodin ist die Stadt Kronstadt. Das war die einzige natürliche Insel. Da haben sie aber verschiedene Festungsinseln da gebaut. 1703 war das. Und aus den Plänen einer starken Festung wurde eine ganze Metropole. Auf ursprünglich 100 Inseln in den Schlamm der Neva-Mündung gestemmt. Hunderttausende Arbeiter starben. Natürlich gibt es da für Menschen, die sich dafür interessieren, historische Bezüge, das ist ganz klar. Ne? Also nicht bloß 18. bis 19. Jahrhundert, natürlich auch die Revolutionsjahre, Kronstadt, Matrosenaufstand. Aber auch das sind lange vergangene Kontexte. Heute sind die Stadtinseln vergrößert und verbunden worden. Die Stadt stützt sich noch auf reichlich 40 und schaut kaum auf ihre Vorhut in der Ostseebucht. Dabei sind die Festungsinseln im finnischen Meerbusen die steinerne Wachmannschaft, die Zar Peter der Große sich für seine Planstadt wünschte. Die größte und natürliche Wächterinsel, Kotlin, mit der Festung Kronstadt, sollte sogar mal Petersburgs Zentrum werden. Das ist über 300 Jahre her. März 1917. Meine liebe Lidochka, wie geht es bei euch? Bei uns ist richtiges Winterwetter. Wir warten mit Ungeduld auf den Frühling. Frostig, nachts bis minus 20 Grad. Ich mache mir Sorgen. Bitte schreib mir. Auf der Karte die Ostsee, Polen, Finnland, Estland. Der finnische Meerbusen. Der Arm der Ostsee, der am weitesten in den Osten greift. Russland beginnt an diesem Arm, da wo die Hand sich ballt. Und der Zeigefinger tippt genau auf Peter. Auf Petersburg. Das können Sie, kann ich auch gleich zeigen, auf der Seekarte. Am Knick des Ostseezeigefingers der Rajon Kurort, an seinem untersten Rand wie ein Fingerring mit Stein, der Flutschutzdamm mit der Insel Kotlin. Auf der anderen Seite der Bucht, Peterhof zum Beispiel, der Zarensommersitz. Ich kann mich gut erinnern, ich war mit meinem Schiff, hier mit dem kleinen Roden, war ich in Lomonosow. Der Friese Bruder Drees hat ab 1987 in Leningrad in Petersburg gewohnt. Hatte den Sperber dabei, sein privates Ausflugsschiff und immer 2-3 Fässer Jeverbier aus seiner Kneipe Tschaika. Wodka war üblich, aber Bier war nicht so üblich. Ich hatte Bier da. Und ein bärtiger Alter kam eines Tages an Bord, neugierig auf das deutsche Bier und gab ihm geheimnisvolle alte Pläne. Du hast doch ein Schiff, fahr hin. Ja, sagte er, ich geb dir mal was. Und dann hat er mir seine Unterlagen gegeben, von diesen Inseln. Und da hatte ich sie. Wenn der nicht gewesen wäre, wäre ich gar nicht auf die Idee gekommen. Das, hat der Fremde gesagt, sind Inseln, die es gar nicht gibt. Die waren damals auf keiner einzigen Landkarte verzeichnet. Inseln, die es nicht gibt, in einem Gebiet mit Passierscheinzwang bis 1996. Eine Bucht voller Geheimnisse. Wie die Perlen an der Schnur sind diese Inseln. Das sind alles künstliche Inseln. Bruder war sofort begeistert, infiziert. Von einer der Inseln besonders. Eine Insel mit dem Namen Tod? Wo kann man sie finden? Egal wie oft bei Google Maps die Maus vergrößern und vergrößern klickt, eine Insel taucht zwischen Kronstadt und Repino einfach nicht auf. Meine liebe Lidochka, deinen letzten Brief vom 18. Februar 1917 habe ich am 22. oder 23. bekommen. Schreibe mir bitte, wie es euch ergeht und ob ihr gesund seid. Hast du das Geld erhalten? 250 Rubel, die ich dir vor Tagen geschickt habe? In Peter, wie die Leute sagen, bei Tanja, Tatjana von Pinocchi, einer Fernsehproduzentin, kühlblond und elegant. Tanja ist eine Baronin, Baronin von Pinocchi. Ihr Mann, Ilja Ilitsch, der war guter Freund von Bruder. Und Ljuba. Ljuba Hatschkuruzova, wärmerblond, mit weichen Schultern, ist Dolmetscherin, viele Jahre schon. Damals habe ich übersetzt für Bruder und so. Seitdem sind wir sehr, sehr befreundet mit Tanja. 20 Jahre sind die wilden Zeiten her mit Bruder. Seit er wieder verschwunden ist, waren Tanja und Ljuba kaum noch draußen in der Bucht. Aber sie wollen helfen. Wie kommt man zu einer Insel, die kaum einer kennt? Die Tourismusinformation? Kennt die Insel nicht. Ein Kulturbüro? Nichts. Das Internet? Der Mensch, der diese Reise organisiert, er hat Tanja gesagt, ich habe einen guten Bekannten, er ist Kommandant Katschenka, das ist sein Nachname. Doch eine Führung über die Insel, die es nicht gibt? Vielleicht? Irgendwann? Und Tanja hat erfahren, da gibt es einen Vertreter, offizieller, und ein Fanat, Kommandant. Und Fanat, nicht dieser Wladimir. Die wenigen, die den Inselnamen kennen, sagen, wenn einer existiert, der mehr weiß, dann er, der Kommandant. Wladimir heißt er, Volodya, Maler soll er sein. Nach vielen Versuchen schaffen sie es, ihn ans Telefon zu kriegen. Volodya? Здравствуйте, это Татьяна Пиночи. Ich bin nie so lieb wie mit ihm da im Gespräch gewesen. Mit ihm. Aber schwierig ist es, schwierig. Das Volodya сказал. Und mir очень. Владимир hat ganz negative, also negativ das alles geschildert. Es ist fast unmöglich, dorthin zu fahren. Dort gibt es jetzt niemanden. Ist er bedrückt? Krank? Will er Geld? Und mir hat das seine Frau ehrlich gesagt, Luba, vergiss das. Gibt es diesen Inselkommandanten überhaupt? Meine liebe Lidochka, habe deinen Brief gestern bekommen. Er ist aber noch vor den großen Ereignissen geschrieben worden. Darin ist nichts über die neueste Lage zu finden. Bitte schreibe öfter und ausführlicher. Steuert ein Motorboot aus einem schattengrünen Hafen, weit östlich im finnischen Meerbusen. Ein kleines Boot, Frachtklappe, dünnes Stoffdach und windgebeugt mit weißer Mütze ein alter Yachtkapitän. Sestrorezk heißt der Ort in seinem Rücken, nach dem früheren Grenzflüsschen Sestra. Vor dem Bug Wasser. Himmel, viel zu viel Blau für diese Bucht. Steuerbord schmal, der Petersburger Flutschutzdamm und sonnenblinkend die Kuppel des Meeresdoms von Kottlin. Sonst nichts. Oder doch? Kottlin erstreckt sich in der Länge über 700 Meter und die kleinere Insel, also das andere Fort, ist so 200 Meter länger. Eine Insel? Fata Morgana? Nicht groß. Auf Luftbildern nur ein Komma im Wasser. Ein bisschen gekrümmt hin nach Peter. Mit kaum 20 Meter schmaler Taille und reichlich 700 Meter lang. Im Näherkommen flach gewölbt und junigrün. Schien mir eine geheimnisvolle Insel zu sein, die im schimmernden Dunst der Geschichte schwebte. Sie zog mich an und schreckte mich gleichzeitig ab. Schwer zu greifen. Vor 1905 stand sie auf keiner Seekarte, verschwand wieder von den Karten ab 1918, gewann und verlor und gewann einen Namen. Wehrwasserburg. 3 Kilometer weit weg von anderen Inseln oder vom Festland. Postkartenidylle im Sommer, Schneekönigs Eisfestung im Winter. Telegrafenamt des Kriegsministeriums. An den Leiter der Ingenieurverwaltung Kronstadt, 25. Januar 1897. Der Kriegsminister lässt befehlen, dass man mit dem Bau der Forts A und B im laufenden Jahr beginnen soll. Gebaut wird im nördlichen Fahrwasser. Allein die Sache, dass diese Inseln aufgeschüttet wurden, und zwar mit Pferd und Wagen, das ist auch interessant. Das kann sich ja gar keiner vorstellen. Eine künstliche Insel. Unter dem letzten Zaren erst der Bucht abgetrotzt, viel später als die anderen Inseln. Und nicht gegen die Schweden, sondern gegen die Finnen. Und die Inseln hat man damals auf sehr interessante Weise gebaut. Die hat man über das Eis gebaut, weil alles im Winter ja zugefroren war und bis heute auch zugefroren ist. Da hat man Löcher ins Eis geschlagen, übers Eis Steine ohne Ende dorthin gebracht und die Steine immer in die Löcher reingekippt. Und so entstanden diese Inseln da. Den ganzen Sommer 1896 hindurch wurden Vorbereitungen getroffen. Holz wurde geschlagen, Stahl gegossen, Stein gebrochen. Telegrafenamt des Kriegsministeriums. An den Leiter der Bauarbeiten der neuen Befestigungen Kronstadt-St. Petersburg. bitte über den Verlauf der Bauarbeiten an Steinkisten der neuen Forts und über die Maßnahmen bezüglich des Eisganges umgehend zu berichten. Empfangen am 23. März 1897. Löcher wurden ins feste Eis der Bucht geschlagen, gerade groß genug für Kisten aus groben Kiefernholzbalken. Alte russische Technologie. Mit Granitbrocken beschwert, ließ man die Kisten zum Meeresgrund hinab, viele dicht an dicht. Also es ist so gemacht worden, diese Holzkasten oder Holzkisten wiederholten die Form der Insel. Und man hat sie wirklich auf den Grund gelegt, aufeinander gestapelt und mit Pfählen befestigt. Und an die Oberfläche kam Sand, Granit und Beton. Also es ist eigentlich so, dass ist dieser Calciumsand verwendet worden. Also das hat er gemeint, guter Sand. Das ist kein echter Sand. Und das dient zur Wasserdichte, also Wasserabdichtung. So wurde die Insel gebaut wie eine Bühne. Mitte Februar 1897 waren beim Bau des Forts bereits 650 Männer tätig. Die Arbeiten an der Festung wurden gut bezahlt. Ein Vorarbeiter erhielt seine 50 bis 70 Rubel. Zum Vergleich, ein Leutnant bei der Festungsartillerie hatte ein Gehalt von 35 Rubel pro Monat. Natürlich war die Arbeit schwer. 10 Stunden in der Kälte und dann 4 Meilen auf dem Eis zu den Baracken des Lagers in Sjestroretsk. 1912 waren die Bauarbeiten am Fort beendet. In Betrieb genommen werden sollte es erst im Jahr darauf, zur 300-Jahr-Feier der Romanows. Ein strategisch gut durchdachtes Fort. Aber die militärische Festungsarchitektur war zum Zeitpunkt der Fertigstellung fast wieder veraltet. Diese Mole steht auch auf diesen Holzkisten, genauso wie das Fundament der Bauten hier. Der alte Bootsmann bleibt an der kurzen Hafenmole. Lena und Alexei steigen aus. Jelena Smolonogina, die junge Dolmetscherin. Alex Goss, Webmaster und Fotograf der einzigen kleinen Firma, die Führungen auf Totleben anbietet. Zu den Friedenszeiten waren hier ungefähr 300 bis 400 Soldaten. Also. Und zu Zeiten des Krieges bis zu 1000 Menschen konnten hier Platz finden auf dem Fort. Er zeigt zur Westseite, dem mit 8 Metern höchsten Festungsteil, wo ein ganzer Bunkerquader von den Wellen nach unten gerissen wurde. Im Oktober ist hier schreckliches Wetter und die Wellen reichen praktisch bis hierher und dann auch auf die andere Seite rüber geht es. Und hier war ein Teil der Bauten, das ist jetzt komplett ins Meer gegangen. Gut, dann ist der nächste Plan unseres такой. Wir fahren weiter. Wir laufen der Fassade entlang. Самый правый фланг форта. Bis zum rechten Flank, also bis zur rechten Seite des Forts. Далее поднимаемся наверх. Dann steigen wir hoch. И осторожно двигаемся по верхам. Und laufen ganz behutsam auf dem Dach oben. Возвращаемся сюда. Kommen dann wieder zurück zu der Stelle. 700 Meter über die ganze Insellänge zieht sich die Fassade. Niedrig zur Entstehungszeit vor 100 Jahren. Im Erdgeschoss reihen sich noch die alten Eingangsbögen. Anfang der 40er Jahre veränderte der Winterkrieg gegen die Finnen das flache Kanonendach. Das ist ein typischer Kriegsbau, der schnell gebaut worden ist und aus allerhand Material, aus allem Möglichen. Einfach ein Feuerpunkt. Also. Mhm. Und machte eine moderne Kampfstraße daraus. Das ist ein Straßenschild, die Straße Bojewaja, also Kriegsstraße. Heute dominieren die 40er Jahre das Gesicht des Forts. Geschützterrassen, klotzige Erker, schmale Fensteraugen in dickem Beton. Hier stand früher eine Plattform mit dem Scheinwerfer. Und dann konnte er sich von unten nach oben bewegen. Und das sind die Gegengewichte. То есть перестроен, это вот пристройка 50-х годов, они тут химзащиту переоборудовали. Ага, das Hauptportikus wurde 1950 umgebaut. Вот такой фортик Und da, видимо, был портрет государя императора. Und что-то в этом духе. Oben war wahrscheinlich ein Bildnis von dem Zaren. Вот, вот в этом кружочке. In diesem Kreis. Был двуглавый орел. После war der Doppeladler. После него звезда. Und danach der rote Stern. Сейчас der Sowjetzeit und im Moment nichts. Unzählig viele Schattierungen von bröckelndem Grau in der Sonne. Und hinter den dicken Wänden ist Nacht. Im Winter stand in den Ecken Eis. Und im Sommer lief Wasser an den Wänden herunter. Parallel zur Kampfstraße auf dem Dach ziehen sich auch im Inneren Gänge über die ganze Länge des Forts. Die Innenelemente sind größtenteils aus Eisen, weil das dann nicht brennt, das Eisen. Потому сильно пострадали во время этого грабежа 60-х годов, но почва осталась вот. Deswegen sind viele der Elemente von Metalldieben weggenommen worden. Einiges ist geblieben, verrostet, aber trotzdem. Authentische железная лестница начала века. Also Anfang des 20. Jahrhunderts. Eine authentische Treppe aus der Zeit. Eine rostige Treppe führt zum alten Munitionsfahrstuhl. Die eigentliche Hebevorrichtung, also der Mechanismus, befindet sich oben und wir versuchen, da hochzusteigen. Ob es uns gelingt, ist eine Frage. Und dann kurbelt Alexei, der offene Fahrstuhlkorb bewegt sich. Und so ist vor 7, 8, 9 Jahrzehnten die schwere Munition hochgehievt worden zu den Großkalibern auf der Kampfstraße. Wladimir hat hier neue Türen aufgestellt. Wladimir, der mysteriöse Inselkommandant. 20 Winter soll er im Fort gewohnt und Erscheinungen gehabt haben. Das ist die Geistergalerie, der Raum, der sich ganz weit unten befindet. Und hier bekommt man die meisten Visionen. Самое интересное рассказывает, что ладно, ты их видишь, но где-то на втором месяце они тебя видеть начинают. Und die Legende von diesem Ort ist eigentlich, dass man, also man sieht ja die Geister ganz schnell nach einem Monat, wenn man hier gelebt hat, einen Monat lang. Aber die Geister beginnen auch in 2 Monaten dich zu sehen. Um einen kleinen Friedhofsobelisken stehen ein paar Inselbäume am Granitkai. Sonst wuchert das Grün strauchig und niedrig. Обручево здесь вообще не было этих деревьев, здесь было голое место, не травинки. Zu Obrutschew-Zeiten, also Anfang des 20. Jahrhunderts, war hier alles kahl. Здесь первая трава появилась где-то в 1914 так году. Das erste Gras kam erst 1914 und davor war hier Stein und Beton. Торф и почву они завозили из Сестрорецка. Und der eigentliche Boden, der die Soldaten mitgebracht haben, der kommt aus Sestrorezk. Но как правило этим занимались вот эти офицеры. С солдатом здесь было работы. Also die Offiziere haben das gemacht, nicht die Soldaten. Denn die Soldaten hatten hier zu schuften und die Offiziere hatten Zeit für Gemüsegärten. Das Leben hier war natürlich sehr schwer. Im Moment sieht es hier wie ein bisschen wie ein Kurort aus, aber es war natürlich nicht so. Но вообще вот по 50-м годам много рассказов о самоубийствах и попыток самоубийств. In den 50er Jahren gab es viele Geschichten über Selbstmord und Alexei stand im Briefwechsel mit einem Mann, der hier mal Militärdienst abgeleistet hat. Im Moment ist er ausgewandert nach Israel und er schrieb, dass er sich sogar aufhängen wollte. Aber jetzt erinnert er sich, also im Nachhinein, an diese Zeit, als an die schönste Zeit seines Lebens. Meine liebe Lidochka, wie sieht es mit der Wohnung und anderem aus? Pass auf dich und auf die Kinder auf. Mein ehemaliger Chef warnt vor einer unabwendbaren Gefahr. Und bevor ich dein Telegramm bekommen habe, bekam ich viele graue Haare, weil ich mir so große Sorgen um euch gemacht habe. Als nicht mehr mit ihm zu rechnen ist, gibt es ihn doch. Den Hüter der Liebesbriefe an Lidochka, den Sammler der Inseldokumente, Wladimir Tkatschenko. Am 8. Juli sind es 23 Jahre, so lange bin ich schon auf dem Fort. Minuten nach dem 7. oder 8. Telefongespräch steht er unter der Fliegerstatue einer zentralen Metrostation und lächelt in seinen noch fast schwarzen Malervollbart. Einen schlechten Blutdruck hat er, sagt der Lena, die auch für ihn übersetzt. 8 Auftragsinselbilder muss er malen und hat höchstens Zeit für ein Gespräch im Park, ganz in der Nähe. Ich hatte Glück. Кстати, у нас он живет здесь, в Питере. Einen Menschen kennenzulernen, der hier in Petersburg lebt. Weber. Und sein Name ist Weber. А как Weber переводится с немецкого на русский? Wie wird Weber übersetzt? Katsch. Мы с ним однофамильцы. Ja, wir sind praktisch, haben einen gleichen Namen, genau. Und sein Großvater im Jahre 1916 war der Kommandant von Todtleben. Не знаю, может быть, из-за фамилии назначен. Vielleicht wegen dem Namen, weiß ich nicht. Ну, мол, там Todtleben, здесь Weber, вот пускай он там. Weber, der soll da rumkommandieren also. Mit jedem Herbst, wenn keine Yachten mehr die Stille stören, zieht der Inselkommandant auf die Insel zurück. Попал, 7 лет я попал туда. Als ich 7 Jahre alt war, war ich das erste Mal auf Todtleben. Mein Großvater hat mich dorthin mit einem Boot gebracht. Я же родом-то из этого, из Сестрорецка, как бы. Ich stamme ja aus Сестрорецк. У меня там дед с бабушкой. Und da leben meine Großeltern. И все время с пляжа смотрел. Und das habe ich vom Strand beobachtet, immer die Insel, und habe mir Gedanken gemacht, was für eine Insel ist das? Ну, это мне было там. Atombombensicher ist die Festungsinsel nicht. Deshalb wurde sie 1960 aufgegeben. Aber Sperrgebiet blieb sie. So nah an der Grenze zu Finnland, zum Westen. Aber mit 7 habe ich ihn überredet und er hat mich dorthin gebracht. Das war 1965. Ein Sperrgebiet mit einer mächtigen Aura. Ende der 80er Jahre, Wladimir, neugierig, mit Hammer und Pinsel, weckte das vor aus den Dämmerträumen von Metalldieben und Anglern. Er wurde der einzige Bewohner in der einzigen Kasematte mit Fensterglas, hatte den einzigen Arbeitsplatz. Na, Fartu, da, aus 88. Von 1988 bis 93. Jetzt ist es viel komplizierter geworden. Jetzt? Inselführungen, Artikel in der Zeitschrift Zitadelle, Bilder malen, am liebsten vom Vor. Im Jahre 1989. Я написал бумагу. Habe ich ein Schreiben сначала в мэрию Кронштадта. An die Verwaltung von Kronstadt. Написал, что надо вернуть форту его законное имя при рождении данное. Dass man dem Fort den ursprünglichen Namen wiedergeben sollte. Он же был до 22 года там Bis zu 1922 hieß das Todtleben. А потом его в Первомайский. Dann wurde es umbenannt Первомайский nach dem 1. Mai. А потом я его обратно. Und dann habe ich ihn, also eben seinen ursprünglichen Namen sozusagen zurückgegeben. Todtleben. Wie altklug. Und dunkel. Da haben Sie mich aber gerade auf eine philosophische Spur gebracht. Die habe ich noch nicht gesehen. Aber das ist interessant, ja. Alles steckt drin. Von Anfang bis Ende. Wie kommt die Insel zu so einem Namen? Kronstadt am 21. Februar 1913. An Graf Nikolai Eduardowitsch Todtleben, Flügeladjutant seiner kaiserlichen Majestät. Mein gnädiger Herr, gemäß Verordnung Nummer 1 1912 des Kriegsministeriums trägt eines der neuen Forts der Festung Kronstadt den Namen Graf Todtleben. Da die Benennung nach hervorragenden Persönlichkeiten nicht nur zu deren Verehrung beiträgt, sondern auch einen riesigen erzieherischen Wert für die Verteidiger der Befestigung hat, möchte man auf dem Vor ein Bildnis ihres verstorbenen Vaters, worum ich Sie auch bitte. In höchster Verehrung, Staatschef der Festung Kronstadt und Generalmajor Danilov. Nach einem Grafen, Todtleben also? Es gab da eine Legende. Далекий предок Todtlebena. Ist der einer der Vorfahren von Todtleben? Попал в Россию как? Auf einem solchen Wege nach Russland gekommen ist. Er hat sich in ein Mädchen verliebt. Ну, низкого, von niedrigem sozialen Stand sozusagen. Aus den unteren Verhältnissen. А родители не давали добро на брак. Und die Familie war gegen eine Heirat. Подмышку и в Россию. Er hat sie mitgenommen und nach Russland. Sie hatten einen Familienwappen. Treu auf Tod und Leben. Naja, und diese eine Insel heißt eben zu Ehren dieses Generals Fort Todtleben. Das ist ein deutschstämmiger General, der dem Zaren damals geholfen hat. Ne? Eduard Todtleben, 1818 bis 1884. Baltendeutscher aus Riga. baute nach dem Studium unter anderem in Petersburg mit großem Erfolg Festungen, vor allem an der Schwarzmeerküste, von Sewastopol bis nach Bulgarien, nach Kriegsverletzung Gouverneur in Odessa, wirkte an Weiterbau und Ausgestaltung der Festung Kronstadt mit. Der Maler Wladimir hat nicht nur Briefe gesammelt, er hat die Vorgeschichte aufgeschrieben. Es sind 340 Seiten, sehr viele Bilder, angefangen von 1895 bis zu unserer Zeit. Es stellt sich die Frage, warum sind so viele Deutsche nach Russland gekommen? Wozu denn? Katharina die Große, unsere Zarin, sie war doch deutscher Abstammung. Russland ist in dieser Hinsicht ein merkwürdiges Land. Es verdaut alles, was hier landet. Diese Stadt zum Beispiel ist, von wem ist die Stadt gebaut? Von Russen, von Deutschen, von Schotten, von Engländern, von Italienern. Alle sind da. Und Russland verdaut alle. Gottlob Totleben war in dieser Hinsicht wirklich ein unikaler Mensch, ein einzigartiger. Wer? Das war ein sehr interessanter Mensch. Gottlob? Das war eigentlich ein verdeckter Spion. Gottlob Kurt Heinrich Graf von Totleben. Eduard ist eine Art russischer Nationalheld, wenigstens bei den Älteren. Aber ein unikaler Mensch, ein Unikum, war sein Vorfahre Gottlob. 100 Jahre früher. Vom Rittergut Totleben in Mitteldeutschland. Eine echte Berühmtheit des 18. Jahrhunderts. Adliger Abenteurer und hitziger Lebemann, Hochstapler, Hochverräter. Entführer einer blutjungen Millionärstochter. Als General in russischen Diensten im Siebenjährigen Krieg gegen die Preußen bei der Eroberung Berlins dabei. Danach, trotzdem in Russland zum Tode verurteilt, von der Anhaltiner Zarin Katharina II. Begnadigt und in die nächsten Kriege geschickt. Dieser irrende Ritter hat auf vielen Schaubühnen eine so große Rolle gespielt, dass man Mühe haben würde, einen zu finden, dessen Staatsstreiche so viel Lärmen gemacht hätten. Traktat Aufweckung und Rettung des Grafen von Totleben aus dem Holländischen 1763. Und weil ihn die Russen für einen Mann von vornehmer Herkunft hielten, so meinten sie, er sei in der Kriegskunst ungemein bewandert. Ein Romanheld. Als der Graf in St. Petersburg anlangte, mietete er ein Zimmer bei einem französischen Gastwirte, wo die Fremden einzulogieren gewohnt waren. Sein Kammerdiener nahm die Freiheit, ihm eine Ermahnung zu geben. Herr Graf, wir sind hier in einer neuen Welt. Was für eine Rolle wollen wir spielen? Denn hier werden wir weder Juweliere zu betrügen, noch Mädchen zu entführen finden. Таня hat damals zu diesen Zeiten eigene Musikprogramm im Petersburger Fernsehen, heißt Private Party. Und Bruder war Sponsor. Tanja, die TV-Produzentin, und Ljuba, die Dolmetscherin, sitzen im Restaurant Tschaika, wo Tanja in den 90er Jahren die Musiksendung Private Party produzierte. 10 Folgen lang. Совместное предприятие «Булат ЛТД», творческое объединение «Альтернатива». Damals brummte hier Bruders Lokal, eine Art russischer Geisha-Business-Club mit deutschem Essen und deutschem Bier, westeuropäischen Geschäftskunden und sowjetischen, später russischen Mädchen. Heute ist die Wirtschaft fast leer. Хорошие были времена, gute Zeiten. Bruder war hier wie Pionier, also sozusagen, auf diesem Gebiet sozusagen. Das war der erste überhaupt Joint Venture lokal in Russland überhaupt. Und die Produzenten dieser wunderbaren jugendlichen Fernsehsendung bekommen ein Instrument, um sich besser durchzusetzen. Und überbordend war Drees. Keineswegs unangefochten. Ich hatte auch schon einen Spionagevorwurf und war schon im Gefängnis da. Und das hat mich alles gar nicht mehr interessiert. Ich wusste ganz genau, ich komme wieder raus. Mich kann ja keiner killen. Mal gucken, das wird ja interessant. So wie ein Held, also vom Ruhm. So. Kennt persönlich Putin, Bruder, und Sobchak, unser verstorbener Bürgermeister. Tanja hat gesagt, ein ehrenwürdiger Mann, kann man so sagen? Mhm. Allein diese Besetzung, Einfrieren vom Fort Todleben, kennt ihr die Geschichte? Ja, ja, ja. Wie hatten sie damals das Geld eingefroren, also in Besitz genommen? Das waren 1,8 Millionen deutsche Mark damals. Der staatlichen Außenhandelsbank war das Geld ausgegangen. Und ein Erlass von Präsident Jelzin erklärte, Ausländervermögen sollen helfen. Nicht enteignet, nur geborgt. Und dabei drastisch abgewertet. Ich habe gesagt, diese Insel sieht gut aus, die schnappe ich mir jetzt. Und dann habe ich da 130 Journalisten aus der ganzen Welt eingeladen und 8 Tonnen Trockeneis mir besorgt und die Insel eingefroren. Genauso wie die mein Geld eingefroren hatten, nicht? Und das war eine sehr gesellige Nummer da. Ein Biertresen hingestellt da und dann ab die Post. Ein Tresen auf einer Insel, die es nicht gibt. Ach, als ich da ankam mit meinem Trockeneis und mit den Schiffen da, da war ein einziger Mann, der da auf der Insel wohnte, dieser Valodja. Ja, er sei der Kommandant von Todleben. Ja, ich bin der Kommandant von Schalke, habe ich gesagt. Und dann hat er gesagt, meine Begleiterin ist die Urnichte oder sowas von Todleben. Und sie möchte sich auch entschuldigen über das oder für das, was die Sowjets mit ihnen machen da. Und ich übergebe ihnen jetzt die Urkunden für diese Insel. Das finde ich sehr anständig von ihnen, habe ich gesagt. Gekapert hat Dres die Insel, wie Gottlob von Todleben seine junge Braut. Und dann druckt Dres auch eine Briefmarke, auch 2, 3 Adelstitel vom Fürstentum Todleben. Dem russischen Staat ist das bis heute egal. Treu auf Tod und Leben. Der Tod für den Ritter eine Alltäglichkeit. Tanja hat gesagt, ja, los, ne, da. In ihrem Leben hat sie auch so eine zwar traurige Geschichte, die mit diesem Fort Todleben verbunden. Tanja war verheiratet. Tanja hatte vor 20 Jahren ihre eigene Todleben-Geschichte. Sie war sehr sportlich. Mit 2 Booten sind sie gefahren zum Fort Todleben. Ihr erster Mann war in die Ostseebucht gefahren, die neue Freiheit ansegeln. Mit einem Freund in 2 kleinen Booten. Gerade auf der Höhe der Insel änderte das Wetter seine Laune. So stürmisch, dass nur sein Freund konnte an Land paddeln. Irgendwie. Mit seinem gekenterten Boot. Aber es ist eben eine Geschichte von der Insel Todleben. Und nach diesem Schlag ging Tanjas Leben neu an den Start. Und danach hat sie diesen Baron von Pinocchi kennengelernt. Und danach Bruder. Und das ist irgendwie so Tod und Leben, Todleben. Meine liebe Lidochka. Jetzt gibt es in der Verwaltung so viel zu tun wegen der Benachrichtigung der Offiziere und Soldaten über die gegenwärtigen Ereignisse, dass ich heute erst, nachdem ich dem neuen Regime Treue geschworen habe, Zeit finde, dir zu schreiben. Die ersten Tage waren für uns sehr schwer, weil wir nicht verstehen konnten, was passiert. Die letzte Zeitung, die wir bekommen haben, berichtete von der Auflösung der Staatsduma. Und danach waren 5 Tage Stille. Wo Bruder zum ersten Mal kam, habe ich ihn verjagt. Aha, ich habe ihm gesagt, du bist gekommen, um Schnaps zu trinken. Und er hat die ganze Zeit rumgeschrien, russisches Geschäft, russisches Business. Und er fand es verwunderlich, dass ich kein Bier trinke und keinen Wodka trinke. Also ich bin ein falscher Russe. Das war 1992. Bis 1996 war er dort. Ist immer gekommen mit seinem Dampfer. Mit Lebensmitteln und Gästen hat Bruder Wladimir in diesen Jahren versorgt. Inzwischen ist er Seebestatter geworden, weit weg von Russland und der Insel Todleben. Das waren so große Dosen mit Schinken. Das war eine Viereckdose. Und dann ging sein Geschäft pleite, ging etwas falsch und dann langweilte er sich und ging dann weg. Im sowjetischen Winterkrieg gegen Finnland 1939 bis 1940 haben die Russen vom Voraus finnische Positionen nördlich von Leningrad beschossen. Also von hier aus können wir die ehemalige finnische Küste sehen, Sestoretsk. Und там, где такое квадратное здание, da, wo das белое, квадрате weiße Gebäude steht, да? Там, собственно, линия фронта. Da Дальше die пошла, Frontlinie. Значит, 9 июня 44 года, 9. Juni 44, большое советское наступление на Карельском перешейке. War eine große Operation hier auf der Karelischen Front. Das war am besten vorbereitet und wahrscheinlich am meisten geschossen war hier überhaupt im Laufe des Krieges. Die Schlacht dauerte fast mehr als 24 Stunden lang und das war wahrscheinlich wirklich eine Aussicht, die keinesgleichen kennt. Im großen Vaterländischen Krieg dann schützte das Fort Todleben die linke Flanke des 23. Armeekorps, das Leningrad im Norden verteidigte. In der schwarzen Zeit der Leningrader Blockade spielte die Insel also noch einmal eine wichtige Rolle. In den Stalin-Jahren, als auch Frauen auf der Festung dienten, war das Regiment strenger, weniger familiär als in der ersten Festungsepoche ab 1913. Das waren 150 Mädchen. Aber sie waren dann nicht mit diesen Flakgeschützen, sondern auch Funker. 1941 sind sie gekommen, dann wurden sie verteilt. Und wenn man die Wäsche aufgehängt hat, war das natürlich auch eine erotische Show. Und alle haben zugeschaut. So ein großer BH. Natürlich gab es wahrscheinlich auch so heikle Geschichten, aber diese Geschichten wurden nicht unterstützt. Vor allem aus politischen Gründen, denn zu der Sowjetzeit war ja eigentlich Politik, die Religion und der Glaube. Und man hat dann den Offizieren zugetragen und solche Geschichten haben sich dann nicht weiterentwickelt. Aber halten sich junge Menschen an solche Verbote? In einem Raum 13 Menschen. Also das war nicht der Ort, um sich umarmen oder küssen. Und Liebe gab es aber. Also man hat Briefe geschrieben, Zettel geschrieben einander. Elfter März 1917. An Ihre Hoheit Lydia Prokofjewna Latmanisova. Meine liebe Lidochka, sei von mir mehrmals und zärtlich geküsst. Küsse bitte auch die Kinder. Zuletzt erreichte uns so Schreckliches über Morde in Petrograd und so weiter. Beunruhigende Gerüchte. Briefe des Festungskommandanten der Insel Todleben an seine Frau. Viele Briefe aus dem Revolutionsjahr 1917. Wladimir hat sie gesammelt. Ob alle Parteien sich vereinigen, um den äußeren Feind zu besiegen und das Land zur inneren Ruhe zu bringen? Vor anderthalb Jahrzehnten kam ein seltsames Schiff zur Insel. Altmodisch und doch voller junger Leute. Und dann haben sie es gesehen, ah, Fata Morgana, eine Vision. Haben es nicht geglaubt, dass es so aussieht. Atlantic Challenge organisiert Bootsbau und Ruder- und Segelwettkämpfe von Jugendlichen. Die Boote passen gut an den verwunschenen Granitkai von Todleben. Hölzerne Langboote aus der Gründerzeit St. Petersburgs. Ein paar Tage in jedem Sommer blühen seitdem bunte Zelte auf dem Beton der Kampfstraße. Zwei Stunden paddeln, zwei Stunden segeln. Und zwei Stunden Fortarbeit einfach, räumen, aufräumen und solche Sachen. Auch andere sollen manchmal aus Sestrorets kommen und auf dem Fort aufräumen, anpacken. Wo gibt es das sonst hier? Fort Obrutschew, die Partnerinsel 2 Kilometer westlich, ist eine verwahrloste Schwester. Und das räumen sie alles auf. Und Müll räumen sie auch auf. I feel this not like a painting, like a window. Like a window to the forest. Zlata Bregova ist eine Organisatorin von Atlantic Challenge Russia. The mystery of this picture is when it's sunny, it looks like sunny forest. When it's twilight, it looks like twilight forest. At night, it looks like night forest. In ihrem Flur hängt eins von Wladimirs Bildern. Ein Fenster in den Herbst. This is a very typical for St. Petersburg. You see this round pond. This is not a pond. This is the where the bomb was exploded. And this is very typical because this is a pine together with a leaf tree. In den Videos auf Slatas Computer segeln junge Russen und Briten und Indonesier durch die Welt. And the fortress itself bring so deep impression to any young soul. People really changing when they spend the week on Todleben. Aber das Fort verändert die Jugendlichen wie kein anderer Ort. Wladimirs Bilder. Bögen der Windfangeingänge. Schrägen der Rampen zur Kampfstraße hoch. Weiß wie in einem griechischen Dorf. Himmel dahinter. Und vorn Trampelpfadgras. Dutzende Inselansichten hat Wladimir verkauft, hier in Petersburg und viele Jahre lang auch nach Hamburg. Aber im winzigen Museum auf Todleben stellt er nicht seine Bilder aus. Sein Traum für die Insel ist ein anderer. Noch mehr als Malerei liebt er Geschichte. Und ich habe mit meiner Bürgermeisterin gesprochen, 5 Minuten hat sie mir nur gegeben. Kein Museum, bitte. Denn dieses Museum bringt doch keinen Gewinn. Und hat er auf der Insel nicht auch schon nach anderem als Zwiebeln und Museumsstücken gegraben? Ich habe ihn dabei erwischt. Ich sage, was ist das denn? Das ist mein Grab, sagt er. So ein Loch, nicht? Was soll das denn? Ja, da will ich eines Tages ran. Ich will hier nicht weg. Eine Anzeige geistert im russischen Immobilienhaifischbecken. 25 Kilometer vor St. Petersburg, 17 künstliche Inseln aus Granit. Ein führendes Architekturbüro, Gewinner des Entwurfwettbewerbs, sucht nach Investoren. Wie lange ist noch Raum hier für tagträumende Geschichte und bröckelnden Granit? Muss ich eine Insel irgendwann wieder abschaffen, wenn sie Todleben heißt? Mein alter Freund vor Todleben. 25 Jahre haben wir zusammen verbracht, aber du hast mich immer noch nicht in alle deine Geheimnisse eingeweiht. Auf dem Fort gibt es einen sehr merkwürdigen Ort. Ich nenne ihn einen verzauberter Ort. Ich hatte einmal Zahnschmerzen. Da gibt es natürlich keine Zahnärzte auf der Insel. Und in der Nacht bin ich zu diesem Platz gegangen. Das war im Oktober. Ich habe mich hingelegt auf das Gras. Und in einer halben Stunde sind die Schmerzen vergangen. Todleben. Eine russische Insel, die es nicht gibt. Sie hörten ein Feature von Paula Schneider. Es sprachen Monika Lennartz, Axel Wandke und Stefan Baumecker. Ton Hermann Leppich. Regie Wolfgang Rindfleisch. Redaktion Ulrike Bajor. Eine Produktion des Deutschlandfunks 2012. Die Recherchen für diese Sendung wurden ermöglicht durch das Grenzgängerstipendium der Robert-Bosch-Stiftung.